Rockkonzert. Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht. Ladies and Gentlemen, the Fantastic. Poster, Bratwurst, Bier. Poster, Bratwurst, Bier. Krügerrandpop. Und viel German Marks. Für eine Prise wir. Von ihrer Fantasie werden Soldaten satt und ihr Lachen ist kein Feigenblatt. Ich traf sie in Kneipen, in Bahnhofshallen. Eine reiche Frau, versierte Medaillen. Eine Hure, zu der niemand tritt, lachte von Zeiten mit tausender Geld. Einen Schneider mit Zukunftsprognosen, war bereit für amerikanische Hosen. Manchmal habe ich Angst, sie könnten auch sterben. Dann gäb es nur noch McDonalds Erbe. Camus und Brell sind auch verschollen. Und Porsche Menschen wissen eh, was sie wollen. Von ihrer Fantasie werden Soldaten satt und ihr Lachen ist kein Feigenblatt. Ich traf sie in Kneipen, in Bahnhofshallen. Eine reiche Frau, versiert im Lachen. Eine Hure, zu der niemand hält, lachte von Zeiten mit tausender Geld. Einen Schneider mit Zukunftsprognosen, war bereit für amerikanische Hosen. Manchmal habe ich Angst, sie könnten aussterben. Dann gäb es nur noch McDonalds Erbe. Camus und Brell sind auch verschollen. Porsche-Menschen wissen eh, was sie wollen.